Deutschlandfunk. Corso. Gary Schulz ist Musiker, Künstler und er hat ein Label, Care of Editions. 6 Alben hat er darauf bisher herausgebracht. Er hat sie auf Schallplatte gepresst und als Download verfügbar gemacht. Aber Letzteres passiert nur, wenn Schulz gerade mal Geld verdient hat, nämlich mit dem Verkauf einer Schallplatte. Ein Album ergibt ein paar freie Downloads nach dem Motto, bezahle deine Fans. Klar, ein ernst gemeintes Bezahlmodell ist das nicht, sondern ein Kunstprojekt mit den und über die digitalen Medien. Ina Plodroch hat mit Gary Schulz gesprochen. Digitale Musik. Endlos verfügbar, niemals ausverkauft. Außer beim Berliner Label Care of Editions. Der digitale Download von Jip Kidders Album New Works for Realistic Mixer scheitert. Downloads sind aktuell nicht verfügbar, heißt es auf der Label-Homepage. So if we're not selling vinyl, then there are no downloads available. Wenn wir keine Schallplatten verkaufen, gibt's keine Downloads. Denn der Künstler und Musiker Gary Schulz hat sich ein ganz besonderes Konzept für sein Label Care of Editions überlegt. Er bezahlt seine Fans. And the idea to pay people is really just an excuse. Die Idee, Leute zu bezahlen, ist eigentlich nur eine Ausrede. Es geht um diesen theatralen Moment, Downloads zu limitieren. Wir haben nur Downloads, wenn Vinylschallplatten verkauft werden. Wenn man also ein Album herunterladen möchte, geben wir den Download nur frei, wenn wir das Geld aus den Vinylverkäufen haben, um den Fan zu bezahlen. Negative Money heißt diese Serie. Gary Schulz hat 6 Alben mit diesem hanebüchenen Wirtschaftsmodell verkauft. Oder besser gesagt gekauft. Wenn er eine Vinyl verkauft hat, werden 3 Downloads freigeschaltet. Die Fans bekommen dafür, ganz real, per Post, einen Scheck. Mit dem können sie kaufen, was sie wollen. I know sometimes people use their money to buy the vinyl. Manche haben mir erzählt, dass sie sich die Schallplatte davon gekauft haben. Gary Schulz inszeniert den Kauf und Verkauf von Musik. Ihn interessiert, wie all die Musik zwischen extrem populären Hits und ellenlangen Experimentalsongs in der letzten Ecke des Internets konsumiert wird. I wanted to look at the conditions for music. Ich wollte mir anschauen, unter welchen Bedingungen heute Musik entsteht und wie wir sie hören. Spotify oder iTunes haben es geschafft, dass es attraktiver scheint, für Musik zu zahlen, als sie umsonst zu suchen. Aber das heißt auch, dass die Möglichkeit, die Dateien zu teilen, den Nutzern vorenthalten wird. Ich möchte mit Care of Editions auch zeigen, was digitale Medien ausmacht. Eigentlich scheint so eine MP3 endlos verfügbar. Eine limitierte Stückzahl wie bei einer Schallplatte scheint absurd. Mit Copy und Paste lässt sich die Musik zigfach vervielfältigen und teilen. Doch Schulz will nicht dazu aufrufen, endlich wieder illegal digitale Dateien zu tauschen, sondern inszeniert den Verfall und die Abnutzung des Digitalen, die es ja eigentlich nicht gibt. Die Homepage ist auch wie eine Partitur. Die Leute interagieren damit und kennen Online-Shops und den Buy-Now-Button. Wir haben es nun so gemacht, dass die Website unseren aktuellen digitalen Bestand anzeigt. Immer wenn wir einen Download gekauft haben, wird die Website etwas kürzer. Das Album von Lucrecia Dalt kann man zum Beispiel kaum noch finden. Man kann es anklicken, aber nichts erscheint. Ein Musiklabel als Kunstperformance, bei der nach 4 Jahren, eine Ewigkeit im digitalen Zeitalter, die Frage auftaucht. Jemand hat zu mir gesagt, warum soll ich das Album denn überhaupt herunterladen? Es verschwendet doch nur Speicherplatz. Ich will es einfach nur streamen. Darüber habe ich nachgedacht und es hat mich zu meinem nächsten Geschäftsmodell gebracht. Sein nächstes Projekt im Rahmen von Care of Editions heißt deshalb Never Ending Forever Music. Wieder so ein künstlerisches Geschäftsmodell. Eine Streaming-Plattform einfach nur für Care of Editions. Wir bieten Abos an, die man lokal teilen kann. Wenn man also den Katalog von Care of Editions einige Wochen streamen will, kann man diese Abos mit Leuten in seiner Nachbarschaft teilen. Basically a public library of sound. Weil Teilen zur digitalen Natur gehört.